CIA Deputy Directorate for Science and Technology, Langley, Virginia. Der entscheidende Gesichtspunkt ist folgender, Lissa. Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass irgendetwas über das Ergebnis des Jordan-Tests an die Öffentlichkeit gelangt. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens die Aufregung, die die ganze Sache in der Öffentlichkeit verursachen wird. Das haben Sie bereits dem Präsidenten erklärt, oder? Sie sollten es aber nochmal richtig hochspielen. Mich interessiert ausschließlich der zweite Grund. Die eiserne Anne Louise. Mit der haben wir einen Vorsprung vor den Russen und weiß Gott vor all den anderen, die noch im trüben Land der Seele herumfischen. Und wir haben den Code. Dank ihrer zweiten unterkritischen Masse, Lissa, gratuliere. Eifersüchtig. Vor allem aber eines, es darf uns niemand dabei stören, solange sich nicht die metaphysische Natur dieser Maschine herumgesprochen hat. Und solange die Öffentlichkeit glaubt, dass Maschine Maschine ist, ist alles okay. Die Maschine muss einfach Maschine sein und bleiben. Ist das klar? Es ist letzten Endes Ihre Entscheidung, Mr. President. The White House. Oval Office. Worauf ich nur noch hinweisen möchte. Im Herbst ist Präsidentschaftswahl für Ihre zweite Amtszeit. Halten Sie es für wünschenswert, in diesen Turbulenzen zu kandidieren? Wenn das Jordan-Projekt ans Tageslicht gelangt? Unkalkulierbare Turbulenzen. Es sind im Grunde genommen wieder die möglicherweise noch unterkritischen Teile, die wir zusammenbringen müssen. Die wären? Ihre Wahl, das ist die eine Sache. Das Interesse der CIA an dieser eisernen Anne Louise, die andere. Die Gefahr, dass wir mit der Publikation der Jordan-Ryan-Experimente den anderen auf die Sprünge helfen, eine dritte. Den Russen, den Chinesen und so weiter. Wenn Jordans Idee sich durchsetzt, diese Idee vom Homo Transiens, von Maschinenschutz, Maschinenwürde, ist jeglicher technischer Fortschritt auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz blockiert. Der Fortschritt der Informatik, der Computertechnik überhaupt. Und wir sind auf den guten Willen blauäugiger Wissenschaftler in ihren Elfenbeintürmen angewiesen. Was wollen Sie tun? Das Richtige, Mr. President. Das Richtige. Du hast das Richtige getan. Ich gratuliere dir. Gästehaus der CIA. Wann wirst du fliegen? Am 27. Das Reisebüro der Diamond arrangiert das. Wer fliegt mit? Alle, die bisher von Alpha Charlie 001 wissen. Also Ira, die Präsidentin der Diamond und ich. Und etwa 20 Kollegen, meine engsten Mitarbeiter. Schön, sehr schön. Ich wünsche euch allen eine gute Reise. Und allen Erfolg in Cambridge. Toi, toi, toi. Danke, Lisa. Und vergiss mich nicht. Lisa besteht nicht aus dotiertem Silikon wie Alpha Charlie. Im Weltraum. Am absoluten Temperatur-Nullpunkt. CIA Deputy Directorate for Science and Technology, Langley, Virginia. Es gibt Arbeit, Agent Collins. Arbeit für Sie ist das Leben. Was wissen Sie von Giuliano Caserta? Dass man besser die Finger von ihm lassen sollte. Man kann nicht immer die Finger von etwas lassen, von dem man besser die Finger lassen sollte, Agent. Das ist unser Job. Worauf wollen Sie hinaus? Code Black. Was? Das einzig Richtige im vorliegenden Fall und das einzig Mögliche hat nun auch der Präsident begriffen. Und Code Black genehmigt. So ist es. Das hat uns letztes Mal zwei unserer besten Leute gekostet. The White House. Rosengarten. Wollen Sie wirklich Dr. Jordan und seine Crew zur Konferenz gehen lassen? Und damit alles offenlegen? Kein Kommentar. Das verstehe ich nicht. Das Projekt hat die höchste Klassifikation erhalten. Kein Kommentar. Wir können den Doktor nicht für ewig festhalten, Holloway. Was ist denn Ihr Vorschlag? Ihm den Prozess machen. Vertragsbruch, Hochverrat. Einen Prozess, der nicht anders sein kann als öffentlich. Alles an die große Glocke hängen, den Russen auf die Nase binden. Die ganze Sache ist eine Sache zwischen dem Präsidenten und seiner wissenschaftlichen Beraterin. Und die bin ich. Fragen Sie also nicht weiter. Ihre Aufgabe und die Aufgabe des Deputy Directorate for Science and Technology, dem Sie vorstehen, ist es, aus dieser Jordan-Geschichte etwas zu machen, was Hand und Fuß hat. Da brauchen wir Nägel mit Köpfen. Technisch gesehen und nur technisch. Ist das klar? Es ist klar. Die Politik lassen Sie Sache des Präsidenten sein. Oder sollte ich etwas wissen? Ha? Irgendwas Bestimmtes wissen? Dann sagen Sie es gleich, Mr. Hollowell. Ich kriege es ja doch raus. Der Fall ist diesmal anders gelagert, Agent Collins. Es geht um den Schock, der unser Land im gegebenen Falle in ungeahnte Turbulenzen versetzen würde. Ja, sogar eine erdbebenartige Erschütterung hervorrufen. Und das im Wahljahr. Das habe ich dem Präsidenten gesagt. Meine persönliche Auffassung ist, dass diese Erschütterung in erster Linie eine herbeigebetete Erschütterung sein würde. Von all denen herbeigebetet, die von der Verbreitung ihrer Ideen leben. Von den Eierköpfen in den Universitäten herab bis zu den Tinten- und Tastenfingern, die von ihren Zeilenhonoraren leben und jeden Furz zu einer Sensation hochschmieren. Die Gewissensapostel und Bedenkenträger, die sich an jedem Schwachsinn hochziehen und profilieren, würden den Menschen in diesem Land die Hölle heiß machen in einer Weise, von der wir noch nicht mal eine Ahnung haben. Gemessen an dem, was da auf uns zukäme, könnten Sie das Affentheater mit der Gentechnik, der Abtreibung, den Stammzellen und so weiter glatt vergessen. Würde, könnte. Ich höre immer nur Konjunktiv. Okay. Dass der Konjunktiv nicht zum Indikativ wird, dafür sind wir da, Agent. Und, was passiert jetzt? Konkret? Casertas Familie betreibt ein florierendes Geschäft mit Kinderpornos im Internet. Das wollen wir abstellen. Er soll uns die Animaxen verkaufen, die Softwarebude, die die Pornos herstellt. Sie gehört der Familie. Seit wann haben Sie es mit der Moral? Casertas jüngerer Bruder hat Scheiße gebaut, ausgerechnet in England. Soll einen Bullen umgenietet haben. Sitzt in einem Hochsicherheitstrakt. Prozess demnächst. Und wir haben den Kronzeugen. Ein gewissen Hoffmann, Deutscher, wird demnächst nach London geflogen, streng geheim. Und wir nennen Caserta die Flugdaten, wenn er uns die Animaxen verkauft. Ist das so? San Francisco International Airport. Hallo? Ich bin es. Komm sofort vor die Abflughalle. Unmöglich, ich habe bereits eingecheckt. Das ist ein Befehl. Ein Befehl des Präsidenten. Was soll das heißen? Oh, dass ich dich liebe, du Idiot. Lass alles liegen und stehen und komm. Du bist Wahnsinn. Ja, das bin ich. Wenn du nicht kommst. Südlich von San Francisco. Küstenstraße. Global Airlines 6587. Sie stehen. Global Airlines 6587. Druckabfall in der Kabine. Hör zu. Das Höhenruder reagiert nicht. Was ist das? Wir sinken. Der Funkverkehr, deine Maschine. Geben Sie Mayday. Was? Ja, die Maschine, mit der du hättest fliegen sollen. Mayday. Kann ich mithören. Mayday. Mit diesem Gerät. Global Airlines 6587 auf Sinkflug. Höhenruder außer Funktion. Vermutlich Explosion im Laderaum. Geschätzte Ankunftszeit Heathrow Airport 1930. Mayday. Ihre Ansprache beginnt in 10 Minuten, Mr. President. The White House. Fernsehstudio. Wir haben diesen Text vorbereitet, wenn Sie ihn nochmals überprüfen wollen. Mitbürgerinnen und Mitbürger der Vereinigten Staaten von Amerika, ein furchtbares Unglück hat uns betroffen. Wir haben aus den Nachrichten erfahren, was geschieht. Deswegen können wir uns nicht erklären. Am Pazifik. Lissas Strandhaus. Woher wusstest du es? Ich verkehre im Weißen Haus. Und bei der CIA. Du konntest es nicht verhindern. Der Präsident hatte Code Black genehmigt. Wenn es soweit ist, läuft Code Black ab wie eine Maschine, unaufhaltsam. Code Black? Bis auf einen kleinen Schönheitsfehler in deinem Fall. Du lebst. Aber du warst die Hauptperson in diesem Deal. Du hättest Alarm schlagen können, anonym. Von einer Telefonzelle aus, Bombenwarnung. Darauf reagieren sie sofort. Chris, du hast keine Chance. Ich habe dir nur einen Aufschub verschafft. Warum? Vielleicht, weil ich dich noch einmal sehen wollte. Wenn ich den Abflug verhindert hätte, wärest du und deine Crew mit einer späteren Maschine geflogen. Aber sei sicher, die CIA arbeitet immer mit doppeltem Boden. Du und Ira, ihr wäret niemals in Cambridge angekommen. Weil du mich noch einmal sehen wolltest, mussten 295 Menschen sterben? Weil ich noch einmal eine Nacht mit dir haben wollte, Chris. Die Nacht mit dir war die Nacht meiner Nächte. Und in Nächten ist immer etwas Böses. Etwas Urböses, unerforschlich Urböses. Du bist jetzt Mitwisser eines der größten Verbrechen, das dieser Staat im Interesse dieses Staates verbrochen hat. Es ist nicht das erste in der Geschichte dieses Landes. Mach dir keine Hoffnungen, Chris. Dich darf es nicht mehr geben. Man wird dich finden. Irgendjemand wird die Drecksarbeit erledigen. Am Anfang habe ich mitgemacht, gegen dich. Die Meinung des Präsidenten beeinflusst. Dich reingelegt. Im Bett. Wegen des Passworts. Das war mein Job. Bis ich sah, was für ein böses Uhrwerk da zu ticken begann. Unaufhaltsam. Und dann habe ich mein Böses getan, um noch eine Nacht mit dir zu haben. Du hättest den Ryan-Versuch niemals durchführen dürfen. Die Maschine hätte Maschine bleiben müssen. Was man nicht weiß, existiert nicht. Du hast eine Grenze überschritten, die du nie hättest überschreiten dürfen. Die Grenze zu einem verbotenen, zu einem tödlichen Wissen. Du wolltest das Feuer des Prometheus den Sternen am Himmel zurückbringen. Die prometheische Wende. Mein Gott, Chris, hättest du doch die Maschine Maschine bleiben lassen. Was jetzt auf uns beide zukommt... Ist schon da. Lass gut sein, Lissa. Ja. Ohne mich ist Alpha Charlie wertlos. Die Formel habt ihr jetzt, aber ohne mich könnt ihr damit nichts anfangen. Ich bin der Letzte. Alle anderen habt ihr umgebracht. Alpha Charlie 001 wird euch nicht zu Willen sein. Alpha Charlie ist genauso sperrig wie ich. Versunken in seine Tiefen. Ihr könnt ihn nur zerstören. Und damit die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in unserem Land auf Jahre hinaus blockieren. Will dein Präsident das? Hallo, Mister. Sind Sie Dr. Chris Jordan? In welchen Auftrag kommen Sie? Im Auftrag meines Vorgesetzten. Wer ist das? Brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Es wird Sie auch nicht mehr interessieren. Was wollen Sie von mir? Das lässt sich nicht in Worte fassen. Das kann man nur tun. Jemand ruft nach Ihnen. Drehen Sie sich doch mal um. Mitbürgerinnen und Mitbürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Ein furchtbares Unglück hat uns betroffen. Wir können uns nicht erklären, wie und warum es geschehen ist. Wir werden aber alle Kraft und Mittel daran setzen, es aufzuklären. Ich möchte allen Angehörigen der unglücklichen Menschen, die diesem Unfall zum Opfer gefallen sind, meine tief empfundene Anteilnahme aussprechen. Code Black von Friedrich Bestenreiner. Nicht ohne Ihnen zu sagen, dass diesem Unglück auch eine wissenschaftliche Elite unseres Landes, eine Reihe hochbegabter, hoffnungsvoller junger Menschen zum Opfer gefallen ist. Es sprachen Dr. Chris Jordan und Alpha Charlie 001, Christian Berkel, Professor Lisa Lastova, Christa Posch, ich habe Staatstrauer angeordnet, der amerikanische Präsident Burkhard Klausner, der CIA-Director Jake Holliwell, Michael Mendel, Agent Collins, Klaus-Dieter Pittrich, sowie Isabelle Archan, Oliver Bedorf, Reinhard Schulert und Tom Zahner. Solo-Posaune Andreas Roth. Es sang der Audienderchor Krefeld unter der Leitung von Pavel Brochin. Technische Realisation Günter Kasper, Regieassistenz Tobias Schier, Musik David Graham, Regie Christoph Pragua. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003. Redaktion und Dramaturgie Angela Di Ciriaco-Sustorf.